denjenigen Ärzten, welche vor solchen fantastischen Vermutungen, noch dazu von einem Laien ausgesprochen, ungläubig die Köpfe schütteln, kann auf das Dringlichste geraten werden, ehe sie derartige, ihrem harmlos gutmütigen Bereiche ferne stehenden Teufeleien als Unmöglichkeit und Aberwitz ablehnen, die entsprechenden Tierexperimente vorzunehmen. Ehe aber nicht der Versuch gemacht wurde, etwa ein Meerschweinchen in reiferem Alter längere Zeit befruchtungslosen Sexualakten zuzuführen, diese plötzlich zu unterbrechen, das Tier hierauf dauernd hochgespannten Frequenzströmen auszusetzen, durch geeignete Nahrung für Darmreizung und zirkulationsstörenden Blutandrang gegen die Ovarien zu sorgen, ehe derartige Versuche nicht zahlreich und sorgfältig genug von den vollständig vertrauenswürdiger arischer Seite durchgeführt worden sind, wird der Verfasser von seiner festen Überzeugung der künstlichen Erzeugbarkeit von Neugebilden nicht ablassen und stellt es nun ganz der Gewissenhaftigkeit, dem Ernste und dem Verantwortungsbewusstsein der arischen Ärzteschaft anheim, ob sie derartige Probleme weiterhin in undurchdringliches Dunkel gehüllt lassen wollen. Dass es aber für die schwarze Magie noch ungezählte Mittel und Wege gibt, missliebige Existenzen zu vernichten oder auszuschalten, liegt auf der Hand. So möchten wir nur auf die interessanten, ebenso vielversprechenden als unkontrollierbaren Möglichkeiten hinweisen, etwa bei Nervenabtötung in der Zahnwurzel, durch Einführung geeigneter Reizmittel auf die naheliegenden Gehirnnerven derart zerstörend einzuwirken, dass geradezu Geisteskrankheit hervorgerufen werden können. Wir weisen hier nur auf einen bekannt gewordenen Fall hin, wo Geistesstörungen mit einem Male behoben wurden, da nach Entfernung der Zahnbrücke der Abgang schädlicher Substanzen durch die frei gewordenen Nervenkanäle ermöglicht wurde. Was sich in dem veröffentlichten Teile vielleicht zufällig ereignete, lässt sich etwa durch plötzlich herbeigeführtes Brüchigwerden eines Zahnes und durch die dementsprechende Behandlung durch einen geeigneten Arzt sicherlich auch planmäßig herbeiführen, mit dem gewünschten Resultate einerseits einer Geistesstörung, andererseits aber der wirklich geradezu unmöglichen Entlarvung. Dass durch minimale geschickte Dosierungen, wie sie einer abkommandierten Köchin etwa unschwer anvertraut werden können, jegliche Art von Darm, Magen, Herz, Nieren usw. Beschwerden und Leiden erzeugt werden kann, sei nur nebenbei bemerkt, um die Aufmerksamkeit einer allzu arglos vertrauensseligen arischen Wissenschaft auf diese geheimen Gebiete, sie aus lethargischer Ruhe aufscheuchend hinzulenken. Jedenfalls wird es hoch an der Zeit sein, dass sich die arische heilsbeflissene Wissenschaft mit allem Eifer der Ergründung der geheimen Zerstörungskünste zuwendet, zwar nicht um sie selber auszuüben, gewisslich aber zu dem Zwecke, ihnen gewachsen zu sein, sie zu durchschauen und sie also all überall, wo sie sich hervorwagen, unbarmherzig zu hintertreiben. 36. Wer sich von der Wahrheit dessen, was wir nun zu sagen haben, überzeugen will, den verweisen wir auf Heises Buch »Die Entente Freimaurerei und der Weltkrieg«, Basel 1920, Ernst Finks Verlag, und namentlich auf das Kapitel »Freimaurerei und Okkultismus«, aus welchem er die unbestreitbare Tatsache entnehmen wird, wie innig diese beiden scheinbar so unzusammenhängenden Geistesrichtungen miteinander verknüpft sind. Hier muss es nun vorerst unsere Aufgabe sein, die scheinbare Unvereinbarkeit der jüdischen Vorherrschaft in der Freimaurerei, also der Vorherrschaft des absolut illusionslosen Menschen mit einer Geistesrichtung, die allen Verstiegenheiten, allen mystischen Sehnsüchten, allen unerfüllbaren metaphysischen Bedürfnissen geradezu systematisch Vorschub leistet, zu erklären. Nun, diese Erklärung ist einfach genug, wenn man weiß, was jüdische Skepsis bedeutet. Das höhnisch überlegene Bekritteln und Bewitzeln allüberall, wo fassende Geisteskraft in der unbändigen Sehnsucht über alles erdhaft gebundene fassenden Bereiches hinaus in ein überirdisches, etwas Gültiges zu reichen verlangt. Aber welch herrliche Gelegenheit zu psychagogischen Künsten! Wie kann der Illusionslose, mit höhnischem Achselzucken sich überlegen fühlende, aus den Illusionen der ihm von seinem Gotte zur Vergewaltigung preisgegebenen in jedem Sinne des Wortes Kapital schlagen? Wie aber kann der zutiefst Ungläubige aus allen Gläubigkeiten und einem ihm ewig unverständlichen Inbrünstigen hinausbegehren aus den Wänden dieses Irdischen profitieren, wenn er, sich zum seelischen Verwalter und Nährvater dieses geistigen Hungers ernennend, in systematischer Ausnutzung der hieraus für ihn möglichen Vorteile sämtliche derartige Seelennahrung selber erzeugt, ihre Austeilung durch seine Angestellten vornehmen lässt und so auf den Herzen der ihm preisgegebenen jene Musikpizien ausführen kann, wie er sie zur Oberhoheit und Gewalt über den arischen Geist für seine Weltherrschaft benötigt. So sehen wir denn den schamlosen, glaubensleeren, unmetaphysischen Allesbeweger sich zum unsichtbaren Verwalter von Metaphysik, Mystik, Okkultismus, Spiritismus, Theosophie und allen sogenannten Geheimwissenschaften aufschwingen, und so erklärt sich aufs Einfachste und Schönste dies auf den ersten Blick scheinbar so Unvereinbare. Und abermals ist es der Schwindler, der sich der Gutgläubigkeit und Sehnsucht der Wirtsvölker ausbeutend bemächtigt, und abermals ist es die Blindheit und Traumglotzkugeligkeit der Ausgebeuteten, die dieses schwungvolle Geschäft so herrlich und ungestraft florieren lässt. Um aber diese immerhin rätselhafte Beziehung des unmetaphysischen Menschen zur Metaphysik, des antimystischsten zur Mystik, klarer sehen zu können, stehe hier das Gleichnis vom Gaukler und dem Tellertanze. Es war einmal ein Gaukler, der stand bei einem reichen und vornehmen Manne in Diensten und musste zur Erheiterung der Gäste, wenn diese zu festlichem Mahle sich versammelten, seine Künste spielen lassen. Im Anfang war er's gar wohl zufrieden, bei seinen reichen und freigebigen Brotgeber eine sorglose Unterkunft gefunden zu haben. Bald aber, als er immer den Festgelagen eben infolge seiner Tätigkeit beiwohnte und die herrlichsten Gerichte vor seinen begehrlichen Blicken herangetragen und dann auf schön geformten und kostbaren Tellern dampfend und lockend aufgehäuft, alsbald verspeist wurden, indes er sich in der Gesindestube mit einfacherer Kost begnügen musste, erwachte die wilde Gier in ihm, seine Jonglierkünste nun einmal dahin zu verwenden, seinen Brotgeber nicht nur durch Gaukelspiel zu unterhalten, sondern auch derart zu täuschen, dass ihm selber die Genüsse zuteil würden, sein Herr aber zur Abwechslung mit der Knechtschaft vorliebnehmen sollte.